Das Bleibende, an Lohn von Allah, ist besser für euch, wenn ihr gläubig seid. Und ich bin nicht Hüter über euch.